Weil AfD die erste Partei war, die diese Community tatsächlich politisch betrachtet hat. Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Mein Name ist Dennis. Und ich bin Leonid. Und unser heutiges Thema ist Russlanddeutsche und die AfD. Der Anlass dafür ist der ARD-Beitrag über die Russlanddeutsche und über ihre Wichtigkeit bei den nächsten Wahlen. Denn Russlanddeutsche sind über 4 Millionen in Deutschland, natürlich auch wahlberechtigt. Und man erkennt eine Tendenz, dass diese Bevölkerungsgruppe vornehmlich die AfD wählt. Wir haben ja in einem Livestream schon mal erwähnt, dass die meisten Russen AfD wählen und dieser Bericht greift das nochmal auf. Zunächst aber zu einer Bevölkerungsgruppe, über die wir erstaunlich wenig wissen, obwohl sie bei der nächsten Bundestagswahl wahlentscheidend sein könnte, die Aussiedler. Über 4 Millionen von ihnen leben in Deutschland. Die allermeisten kommen aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, sogenannte Russlanddeutsche. Bisher haben die meisten von ihnen treu die CDU gewählt, doch das ändert sich gerade. Das zeigt auch ein Blick auf die Wahlergebnisse aus NRW vom Wochenende. Vor allem dort, wo besonders viele Russlanddeutsche leben, hat jetzt die AfD ihre mit Abstand besten Ergebnisse erzielt. Bis zu 18,8% in Bielefeld-Baumheide, in Duisburg-Neumühl 19,6% und in Espelkamp sogar bis zu 23,7. Stefan Stuchlik und Lutz Polanz waren in ganz Deutschland unterwegs, um herauszufinden, warum ausgerechnet Menschen, die einmal selbst nach Deutschland einwanderten, jetzt eine Partei wählen, die so massiv gegen Zuwanderer Stimmung macht. Enttäuschung über die CDU, über die selbsternannte Aussiedlerpartei. Jahrelang habe man etwa versprochen, Auswanderer bei der Pension gleichzustellen. Passiert sei nichts. Wir haben geschuftet, eingezahlt, uns hat keiner gefragt, kommst du mit dem Geld aus oder nicht? Ja, also da ist nicht gerecht. Misstrauen uns gegenüber. Es dauert eine ganze Weile, bis uns jemand in die Kamera sagt, dass er tatsächlich AfD wählt. Finden Sie denn die AfD wählbar? Kann man die überhaupt wählen? Doch. Haben Sie CDU gewählt früher? Ja, ich war CDU, ja, war noch gar nicht. Ja. Warum jetzt AfD? Bisschen Wechselparty. Alle unsere Leute sind ja in den Zeiten von Helmut Kohl hierher gekommen. Und als Zeichen der Dankbarkeit wählen sie bis heute meistens die CDU. Aber ich sage Ihnen, jeder hier fängt zu denken an, warum sie die Flüchtlinge ins Land gelassen haben. Die laufen hier den ganzen Tag rum. Wissen Sie, wir haben auch noch Verwandte im Ausland, die wir gerne hierher geholt hätten. Aber uns haben sie das nicht erlaubt. Warum haben sie diese Leute dann ohne weiteres hier reingelassen? Benachteiligung. Das ist das Thema der Menschen hier. Die AfD machte kaum Straßenwahlkampf in Espelkamp. Das musste sie auch nicht. Das Werben findet im Internet statt. Russlanddeutsche für die AfD. Die selbsternannten deutschen Patrioten werben auf Russisch um Wählerstimmen als Alternativa для Germanii. Und auf Russisch rufen AfD-Kandidaten zur Verteidigung des deutschen Vaterlandes auf. Er kümmert sich um die Koordinierung dieser Russlanddeutschen und der AfD. Heinrich Groth, selbst Aussiedler, hier zusammen mit dem Spitzenkandidaten Alexander Gauland. Russlanddeutsche in Deutschland ist eine ganz große Gruppe, wenigstens 4 Millionen Personen. Dieses Koordinierungszentrum soll sich genau mit der Aufklärungsarbeit zwischen Russlanddeutschen beschäftigen, damit sie bei allen Wahlen, die jetzt laufen und besonders bei den Bundestagswahlen, unsere Landsleute aufrufen, die AfD zu unterstützen. Ganz zielmäßig die AfD. Uns geht es nicht um AfD oder ARD-Bashing, sondern tatsächlich um Russlanddeutsche. Wir wollen kurz erklären, was für Leute die sind. Denn wie der Moderator schon sagt, es sind 4 Millionen Bewohner und wir wissen fast nichts darüber. Und darauf wollen wir eben schnell eingehen. Die Russlanddeutsche wurden im 18. Jahrhundert von Katharina der Großen nach Russland eingeladen. Und sie haben in der Wolga-Region gesiedelt und haben dort bis Mitte des 20. Jahrhunderts gewohnt. Das Ganze war recht autonom, das heißt, sie haben sowohl die deutsche Kultur als auch die deutsche Sprache beibehalten. Auf jeden Fall haben sie sich ethnisch immer als Deutsche gesehen zu diesem Zeitpunkt. Als der Zweite Weltkrieg dann ausbrach, ist das Erste, was Stalin gemacht hat, alle diese Leute, die er als Risiko gesehen hat, zu deportieren. Die Ressentiments gab es auch schon im Ersten Weltkrieg, aber nie so krass wie im Zweiten. Da hat Stalin alle Deutschen, die in Russland gelebt haben zu der Zeitpunkt, einfach nur in Viehwaggons verfrachtet und sie nach Sibirien gebracht. Das Ganze führte zu tausenden Toten auf dem Weg oder auch da drüben. Und auch es gab auch viele Verhaftungen und Erschießungen aufgrund von angeblicher Spionage. Nach Stalins Tod durften sie nach Kasachstan umziehen, aber sie durften nicht zurück in die Wolga-Region zurückkehren. Und haben in Kasachstan bis Ende der 80er ziemlich autonom gewohnt. Und lebten dann weiterhin, also in Anführungszeichen deutsche Tradition. Sie hatten immer noch deutsche Nachnamen zum Beispiel. Sie hatten einige von den Sprachen immer noch Deutsch, einige eben nicht mehr, weil sich das Ganze familiär ja vermischt hat. Und irgendwann in den 90ern durch die CDU, durch Kohl, kam die Einladung von Aussiedlern, die Aussiedler und Spätaussiedler, dass diese quasi zurück in ihre deutsche Heimat konnten. Und leider wurden viele von ihnen in Deutschland und von Deutschland enttäuscht. Richtig, denn sie wurden tatsächlich begrüßt mit sehr starken Ressentiments. Obwohl sie eigentlich deutsch waren, haben sie natürlich auch an Gebiete wie Kasachstan und Sibirien gewöhnt, die eigentlich eher steppenhaft und dörflich waren. Und sie hatten natürlich auch Probleme, sich in diese Städte zu integrieren. Deswegen wurden sie auch von den autochthonen Deutschen auch immer als Russen gesehen, obwohl sie mit Russland genauso wenig zu tun hatten. Deswegen, die Leute waren so ein bisschen hin und her gerissen und hatten keine Identität. Ein weiteres Problem war, dass diese Regelungen sehr schnell wieder aufgehoben wurden und der Familiennachzug verhindert wurde. Kurz darauf wurde das Ganze jedoch ein bisschen beschränkt und der Familiennachzug wurde verwehrt, sodass Familien auseinandergerissen wurden. Das heißt, es gab die Leute, die es geschafft haben, nach Deutschland zu kommen und die anderen, die in Kasachstan und anderen Regionen geblieben sind und nicht nachziehen konnten. Das Ganze war natürlich dann eine große Enttäuschung für die Leute, die dann in Deutschland waren und sie fühlten sich von der Regierung ein bisschen im Stich gelassen, was wir auch in dem Video sehen, bis heute anhält. Noch ein zusätzliches Problem war die Anerkennung der Ausbildung in Deutschland. Viele von ihnen waren tatsächlich sehr gut und hoch ausgebildet, waren Professoren oder Wissenschaftler. Und in Deutschland konnten ihre Urkunden, ihre Diplomen nicht anerkannt, sodass sie so Schwarzarbeit machen mussten oder als Taxifahrer oder Arbeiter oder Bauer arbeiten mussten. Was für sie auch eine gewisse Senkung vom sozialen Status war. Das hat auch enttäuschend gewirkt. Und natürlich wirkte das auch negativ auf die Außenstehenden, die dann gesagt haben, ach, guckt euch diese Russen an, die ganze Zeit schwarz arbeiten, obwohl sie eigentlich überqualifiziert waren. Jetzt sehen Sie, dass viele Flüchtlinge nach Deutschland einfach so kommen dürfen. Sie dürfen auch ihre Familien mitnehmen, Familienzusammenführung machen. Und klar, finden die Russen und Deutsche das schon irgendwie komisch. Warum durften sie damals das nicht machen? Auch ein interessanter Punkt ist, wie der gesamte Bericht so ein bisschen aufgebaut ist. Sie werden, so die Deutschlandrussen oder die Aussiedler, werden so ein bisschen so als diese, so eine leichte Alienrasse, die so leicht abseits wohnt, so in einem kompletten geschlossenen Kreis ist, wie zum Beispiel in diesem Clip mit dem russischen Laden. Besonders der Supermarkt könnte so auch in einer Moskauer Vorstadt stehen. 5 Meter russische Bonbons. Ein Korridor Wodka. Die Bewohner haben sich die Welt aus dem Osten importiert. Als ob es keine türkischen Läden gibt oder keine türkischen Viertel gibt. Richtig, als ob das quasi so die ersten Ausländer wären, die innerhalb ihrer eigenen Kultur erleben. Wobei auch da wieder schwierig ist, weil sie selbst sehen sich ja noch als Deutsche. Ich finde es auch interessant, dass diese Community nie politisch vertreten war. Sie kommen alle aus der Sowjetunion und haben immer noch diese sowjetische Gewohnheit, nicht aufzufallen. Die Sowjetunion war ein totalitäres Land und die Leute durften da nicht auffallen oder wollten da nicht auffallen, weil es immer schwierig war. Diese ältere Generation von Russen und Deutschen hat immer noch diese Tradition. Und ihre Kinder hat es wahrscheinlich auch übernommen. Deswegen sind diese Leute in Deutschland politisch nicht so vertreten. Auch in den Medien sind sie auch nicht so auffallend, obwohl Helene Fischer auch Russendeutsche ist. Richtig, also sie stehen, es ist so etwas, was man so ein bisschen unter den Teppich kehrt, wenn man so hat. Denn auch da wieder, ne, niemand sieht sich gerne selber als Russlanddeutscher. Man will, sagt, ey, ich bin entweder Russe oder ich bin Deutscher. Und die meisten Russlanddeutschen sehen sich nun mal wie Deutsche, weil, wie erwähnt, sie haben deutsche Namen, sie haben die Sprache zum Teil noch verinnerlicht. Und das ist das, wo sie sich zugehörig fühlen. Und deswegen ist die Integration von Russlanddeutschen eigentlich super gelungen. Zum Teil, denn wie gesagt, in den Vierteln, wo sie geballt sind, da treffen sie so ein bisschen auf Ressentiments von Deutschen, weil sie sehen sie zum Beispiel nicht als Deutsche. Die sind denen vielleicht ein bisschen zu altmodisch. Ich weiß nicht, Leo, wie würdest du es beschreiben? Ja, ich meine, ja klar, die älteren Leute haben immer noch diese sowjetische Prägung. Man spürt das, aber genauso wie ältere Türken. Ich meine, das ist im Prinzip ganz normal. Ich will einfach sagen, warum, ich will erwähnen, warum AfD jetzt so viel Erfolg mit Russen und Deutschen hat, weil AfD die erste Partei war, die diese Community tatsächlich politisch betrachtet hat. Unseres Wissens nach, ihr könnt uns gerne korrigieren, die erste Partei, die wirklich aktiv auf Russen zugegangen ist. Es gibt Plakate auf Russisch mit der AfD, also, was auch in dem Bericht gezeigt wird, was von kaum einer anderen Partei vorstellbar wäre. Außerdem sind die Russlanddeutsche von Political Correctness Kultur nicht so geprägt. Es ist Teil des autoritären Staats, aus dem sie kommen. Denn sehr viele Russlanddeutsche leben hier in der ersten Generation sogar. Also die kennen das alles noch. Und die sind alle wahlberechtigt. Deswegen haben sie kein Problem, AfD zu wählen. Ich sehe, dass sich die Russlanddeutsche als Community nicht nur politisch entwickelt, sondern auch kulturell. Es entstehen viele Massenkulturprojekte, wie zum Beispiel Facebook-Gruppen oder Webserie Ostboys, die sehr gut ankommen. Aber auf einer positiven Note zu enden, muss man tatsächlich sagen, die Abmoderation des Moderators ist tatsächlich sehr fair, denn er sagt Folgendes. Nein, natürlich sind nicht alle Russlanddeutsche Anhänger der AfD. Aber vielleicht fangen ja auch mal die anderen Parteien an, sich intensiver um diese Bevölkerungsgruppe zu kümmern. Und nicht nur die Parteien. Ich bin sehr gespannt, wie sich die politische Entwicklung der Russlanddeutschen aussehen wird. Und würde gerne das verfolgen. Wenn ihr auch Erfahrungen mit Russlanddeutschen habt oder vielleicht seid selbst Russlanddeutsche, schreibt das gerne in die Kommentare, eure Meinung dazu, eure Erfahrungen in Deutschland, das würde uns sehr interessieren. Auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like und abonniert uns. Ciao. Tschüss.